Claire Dux? Clara Auguste eigentlich. Hat sich hier angepasst, für die Karriere. Und ihr Mann wollte den Namen partout nicht deutsch aussprechen. Sie singt allerdings gar nicht mehr, seit sie mit diesem Fleischfabrikanten vermählt ist. Deutsche Opernsängerin, mit einem Fleischmillionär verheiratet. Gut getroffen. Im Reich mag man nicht mehr sein. Mutter, davon will gleich niemand etwas hören. Wenn es aber so ist. Das Taxi kann dich auch wieder nach Haus. Kurt, bitte. Selbstverständlich begleite ich dich. Auch wenn diese New Yorker nicht hören mögen, was jenseits des Atlantiks geschieht. Es ist eine Party auf einem der schönsten Anwesen der Stadt. Versuch das doch zu genießen. Ida. Hörspiel von Katharina Adler. Wenn dir nichts einfällt, lächle einfach und nicke. Die Nazis haben mir vielleicht alles genommen, aber meine Zunge nicht. Das merke ich jeden Tag. Kalb von Butlern serviert. Durchaus stilvoll. Und diese Duck singt anständig, dafür, dass sie gar nicht mehr singt. Schön, wenn es deinen Ansprüchen genügt. Was für ein herrlicher Abend. Entspricht mir durchaus. Fast wie meine Salons. Vor dem Tanzorchester muss ich Ihnen noch etwas zeigen. Bei mir waren noch mehr künstlerische Naturen. Und die Sozialdemokratie selbstverständlich. Kommen Sie. Ach je. Follow me, ladies and gentlemen. Alte Zeiten. Hier. Ja. Keine Scheu, obwohl es etwas zu sehen gibt, was man nicht unbedingt an einem so heiteren Abend antreffen will. Ich muss es Ihnen dennoch einfach zeigen. Vorhang auf für die Melancholie. Oh. Was für ein Porträt, Claire. Ist das ein... Ja, ist es. Ein echter Dalí. Aha. Salvador hat es gerade erst fertiggestellt. Die Farbe ist fast noch feucht. Mein Gott, was für eine Ehre. Jetzt kann ich auch gleich tot umfallen. Aber wo? Claire, dass der Maler Sie porträtieren darf. Darling. Dalí, ist das nicht dieser Spanier? Wie großartig du aussiehst, Claire. Na, das ist keine Kunst. Der hat die Dux 20 Jahre jünger gemacht. Weshalb das Bild wohl den Titel Melancholie trägt? Scheußliche Wölkchen. Was hat den Meister inspiriert? Und diese ätzend lieblichen Engelchen, Sigmund die da Freud über ist ihr schweben. Ein wichtiger immer noch besser, als wenn er sie im Schlachthaus mit Dollarschein gemalt hätte. Das wäre ja wirklich... Nein, trotzdem geschmacklos. Als ob wir nicht 1942 haben. Sure, no sure, it's fine. Stellt euch vor, ich habe mit so einer Psychoanalysis begonnen und finde es fantastic. Das ist doch nicht wahr. Nur schade, dass der Professor nicht mehr unter uns weilt. Nein. Oh, dear. Was ist jetzt schon wieder? Ja, solch ein Verlust. Dass dem Herrn Doktor ein Schatten... Im Exil, fern von Wien. Horrible! Ein Schatten, bis auf einen anderen Kontinent wächst. Sie haben ja gar nichts mehr im Glas. Lassen Sie sich bitte sofort nachschenken. Die Analysis. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Jedem! Wo ist der Butler mit dem Wein? Wo sind die denn jetzt hin? Ich hol dir noch einen. Diese simplen, diese idiotischen, von nichts eine Ahnung, diese New Yorker. Sein Bart. Nicht gut geschnitten. Diese gelblichen Barthaare, die da hervorstechen. Seltsam. Und die Uhrenkette. Wie schief die ihm aus der Tasche hängt. Könnte sie schon zurechtrücken. Ihr Vater hat mir erzählt, sie haben eine Ohnmacht gehabt. Schaut ungeduldig auf die Zeit. Bloß, weil ich nicht gleich etwas sage. wie er die Augen zusammenzwickt. Braucht wahrscheinlich eine Brille, der Herr Doktor. Fräulein Bauer? Wie? Ja, Ohnmacht. Ihr Herr Vater macht sich viele Gedanken um Ihre Gesundheit. Da würde ich nicht darauf wetten. Na, er ist ganz außer sich vor Sorge. Wenn er das wirklich wäre, dann... Was wäre dann? Fräulein Bauer. So klopf doch an, Kind. Du darfst deinen Papa nicht derart erschrecken. Sie ist in der... Ich weiß, dass sie in Wien ist. Ich dachte, es wäre endlich vorbei. Du darfst keinen Umgang mehr mit ihr. Mit wem? Die Zelenkas. Sie verderben alles. Bitte? Ich hab dich mit der Pepina gesehen. Du weißt genau, ganz genau weißt du... Himmel, Himmel, Ida, was bildest du dir da wieder ein? Ida. Ja, so heiß ich. Sag etwas. Wer ruft da so? Sie bewegt sich. Ist es schon Zeit? Muss ich aufstehen? Es ist doch noch dunkel. Besinn dich, mein Kind. Wir haben Abend. Weißt du denn nicht mehr? Die bekommt den Mund nicht auf. Wie sie die Augen verdreht. Das schaue ich mir nicht mehr länger an. Jetzt geht sie endgültig in diese psychische Kur. Das werde ich nicht. Nie wieder ein Arzt. Niemals. Nie. Zunächst muss ich Ihre Krankengeschichte kennen. Berichten Sie mir von allen Beschwerden, die Sie bisher geplagt haben, von Kindesbeinen an. Seit der Kindheit? Ja. Alles, an das Sie sich im Zusammenhang mit Ihren Beschwerden erinnern können. Unter welchen Umständen Sie zum ersten Mal aufgetreten sind. Ob es wiederkehrende Situationen gibt, die damit zusammenfallen. Das stelle ich mir ermüdend vor. Darüber müssen Sie sich keinerlei Gedanken machen, ob das unterhaltend ist oder nicht. Wien, 14. Oktober 1900, Berggasse 19. Dr. Sigmund Freud, Dozent für Nervenkrankheiten. Teurer Wilhelm, du hast jetzt Weib und Kind wieder im Hause und weißt wohl auch, dass ich sie beide noch einen Moment lang gesehen und gesprochen habe. Deine Frau nahm sich offenbar die Schwierigkeiten mit ihrer kranken Mutter sehr zu Herzen. Deine Frau hat mit ihrem feinen Flair eine Äußerung von ihm hervorgehoben, die Breuer ihr gegenüber gemacht. Die Mama habe gesagt, sie nehme gern Digitalis, wenn er es ihr gibt. Das ist wirklich für ihn die Hauptsache. Mit den Karten, nicht mit seinem Wissen und nicht mit seinem Können hat er sein Spiel im Leben gewonnen und sein Vermögen gemacht. Wehe, wer da angreift. Aber ich bin persönlich zu mitgenommen, um ein verlässliches Urteil zu haben. Ich hätte mir wohl eine harmlosere Gelegenheit, um Recht zu bekommen, gewünscht. Ich muss mich sehr hüten, nicht als Hetzer zu erscheinen. Meine Leiden waren wirklich arg, ehe ich mich von ihm losriss, und dabei war die Schwierigkeit, mir ein Verständnis für sein Benehmen zu schaffen, wie es dir jetzt mühelos entgegenkommt. Aber genug davon. Ich hoffe, von dir zu hören, was vorgeht. Ich selbst schreibe den Traum ohne rechten Genuss und werde Professor auf dem Wege der Zerstreutheit, während ich Material für die Alltagspsychologie sammle. Der Papa hat eine Tuberkulose. Außerdem hat er noch... Vor der Ehe hat er sich etwas eingefangen. In der Zeit der schweren Krankheiten ihres Vaters. Wie ist es da um ihre eigene Gesundheit gestanden? Gut. Ich habe ihn doch pflegen müssen, seit ich 9 Jahre alt war. Die Mama hat sich nämlich strikt geweigert. Aber danach, der Papa war gerade wieder hergestellt, da habe ich Atemnot bekommen und musste das Bett hüten, wochenlang. Sehr gut. Was soll daran sehr gut sein? Genau da wollen wir hin. Zu ihren Symptomen und den damit einhergehenden Lebensumständen. In welchem Alter hat sich diese Episode abgespielt? Nun, ich kann es nicht genau sagen. Ist das wichtig? Grundsätzlich kann alles von Bedeutung sein. Die Zeit war belebt, teurer Wilhelm. Hat auch wieder einen neuen und für die vorhandene Sammlung von Dietrichen glatt aufgehenden Fall eines 18-jährigen Mädchens gebracht. Jetzt führe ich die Elektrode in ihren Rachen. Mund auf. Außerdem lese ich griechische Archäologie und schwelge in Reisen, die ich nie machen, in Schätzen, die ich nie besitzen kann. Mit herzlichstem Gruß, dein Sigmund. Noch weiter! Weiter! Hydrotherapie, lokale Elektrisierung. Bisher hat mir noch kein Arzt geholfen. Das wundert mich nicht. Und? Wo ist dein Bruder? Wo schon? Im Zentral, bei seinen Genossen. Aha. Wer hat ihm das erlaubt? Otto ist alt genug, um außer Haus zu wissen. Solange er in meinem Haushalt lebt, da braucht er eine bessere Entschuldigung, als in Cafés sinnlos zu politisieren. Der Otto findet das nicht sinnlos. Aber er verpasst ein köstliches Mittagessen. Die Köchin hat sich wieder übertroffen. Was schaust du so? Das schmeckt dir doch. Ja, schon gut. Ah. Ida, wie kommt die Kur voran? Hat überhaupt noch nicht begonnen. Wir haben uns bisher nur unterhalten. Es sind deine Fantasien zur Sprache gekommen. Um meine Krankheiten ist es bisher nur gegangen. Dann muss ich noch einmal mit ihm sprechen. Der Herr Dr. Freud soll dich von den drängendsten Dingen als erstes kurieren. Dafür bezahle ich ihn schließlich. Soll der Papa nur. Länger als die Probezeit bleibe ich sowieso nicht. Legen Sie sich auf den Divan lang. Die Beine nach oben, am Polster anlehnen. Untersuchen Sie mich jetzt doch? Die Krankengeschichte, die ich bisher skizziert, erscheint wohl im Ganzen nicht mitteilenswert. Petite Hysterie mit den allergewöhnlichsten somatischen und psychischen Symptomen. Lassen Sie alles Nachdenken fahren und berichten mir, was Ihnen in den Sinn kommt. Rückt er noch seinen Stuhl? Sonst sehe ich ihn gar nicht. Nach vorne schauen, nicht zu mir. Und die Augen schließen, damit sie nichts ablenkt. Was kommt Ihnen in den Sinn? So? Mit geschlossenen Augen? Sprechen Sie, was Ihnen einfällt. Nichts dabei unterdrücken, nur weil es unwichtig oder unsinnig erscheint. Nicht den Blick im Raum umherwandern lassen und die Augen schließen. Der Herr Doktor tut mir nichts. Er tut mir bestimmt wirklich nichts. Was geht Ihnen durch den Kopf? Ich schließe die Augen nicht. Einen Spalt bleiben sie geöffnet. Da kann er sagen, was er will. Was geht Ihnen durch den Kopf, Fräulein Bauer? Dass ich hier liegen muss. Und weiter. Sprechen Sie einfach, nichts zensieren. Ans Mittagessen neulich, musste ich denken. Weshalb kommen Sie wohl darauf? Weshalb? Weshalb nur? Vielleicht, weil mein Bruder gerade immer öfter bei Tisch fehlt. Der Otto ist jetzt jeden Tag im Kaffeehaus bei den Sozialdemokraten. Das klingt so, als ob Ihnen das nicht gefällt. Der Herr Doktor tut mir nichts. Nein, wirklich, Ida. Ruhig. Ruhig. Ich hab nichts gegen die Sozialdemokratie. Ich will einfach nicht mit den Eltern allein bei Tisch sein. Warum nicht? Weil ich mich dann streiten muss. Es gibt bestimmt einen Grund, weshalb Sie keine brave Tochter sein mögen. Wir sind uns uneins. Sie müssen genauer werden. Der Papa hat es Ihnen doch bestimmt gesagt. Das hat auch noch kein Arzt bei mir. Besonders riecht ihn nicht. Bestimmt eine billigere Zigarre als die vom Papa. Ist es möglich, dass Sie sich über einen Vorfall, der sich einmal mit dem Herrn Zelenka abgespielt hat, uneins sind? Bei meiner Patientin Dora dankte ich es dem schon mehrmals hervorgehobenen Verständnis des Vaters, dass ich nicht selbst nach der Lebensanknüpfung wenigstens für die letzte Gestaltung der Krankheit zu suchen brauchte. Der Vater berichtete mir, dass er, wie seine Familie, in B. intime Freundschaft mit einem Ehepaar geschlossen hätte, welches seit mehreren Jahren dort ansässig war. Frau K. habe ihn während seiner großen Krankheit gepflegt und sich dadurch einen unvergänglichen Anspruch auf seine Dankbarkeit erworben. Herr K. sei stets sehr liebenswürdig gegen seine Tochter Dora gewesen, habe Spaziergänge mit ihr unternommen, wenn er in B. anwesend war, ihr kleine Geschenke gemacht. Doch hätte niemand etwas Arges daran gefunden. Meine Röcke, Herr Doktor. Unbequem sind die heute. Sie sind einfach nicht... Bestimmt denken Sie auch, dass ich an Fantasien leide. Ihr Vater hat mir von Ihrem andauernden Disput berichtet. Aber ich habe mir vorgenommen, mein Urteil über den wirklichen Sachverhalt aufzuschieben, bis ich auch Ihren gehört habe. Ja? Das habe ich doch klar zum Ausdruck gebracht. Ich weiß nicht, ob ich das noch einmal... Nur frei heraus. Vor 2 Jahren, der Hans, ich... Nichts zensieren. Vor 2 Jahren, im Sommer, wir haben die Zelenkas besucht. Dora sollte mehrere Wochen im Hause K. bleiben. Der Vater wollte nach wenigen Tagen zurückreisen. Herr K. war an diesen Tagen auch zugegen. Als der Vater aber zur Abreise rüstete, erklärte das Mädchen plötzlich mit größter Entschiedenheit, sie reise mit. Und sie hatte es auch so durchgesetzt. Einige Tage später gab sie erst die Aufklärung für ihr auffälliges Benehmen. Deine Haare, deine Augen, du Wunderschöne. Ein Wort und ich lasse mich scheiden. Ein einziges Wort. Von Pepina habe ich nichts. Ida, so war das doch nicht. Lauf nicht weg. Nein. Lauf nicht weg. Ida, du bleibst hier bei mir. Nein, nein, nein, ich kann nicht zurück zum... Ich kann nicht auf das Schiff. Ich muss um den See, nach Haus. Alles laufe ich. Alles. Ich kann nicht zurück. Der Beschuldigte, beim nächsten Zusammentreffen zur Rede gestellt, leugnete aufs Nachdrücklichste jeden Schritt seinerseits, der solche Auslegung verdient hätte, und begann das Mädchen zu verdächtigen, das nach der Mitteilung der Frau K. nur für sexuelle Dinge Interesse zeige. Stieglitz! Stieglitz! Da ist er. Wahrscheinlich habe sie sich die ganze Szene, von der sie erzählt, eingebildet. Kaiser, König, Edelmann. Herrlich. Einfach herrlich. Bürger, Bauer, Bettelmann. Er hat mir geglaubt. Mir. Nichts hat er in Frage. Endlich jemand. Du bist nicht, doch du bist dran. Obwohl ich mich so seltsam hab hinlegen müssen. Aber gut, noch 2 Sitzungen. Wobei, heute wäre schon ein guter Schlusspunkt. Ein sehr guter. Kaiser, König, Edelmann. Oder soll ich doch Im Doktor habe ich womöglich einen Advokaten. Vielleicht überzeugt der den Papa davon, dass ich die Wahrheit, nicht der Hans. Bürger, Bauer, Bettelmann. Auf den Herrn Doktor wird der Papa bestimmt mehr als auf mich. Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann. Du bist nicht, doch du bist dran. Die Probezeit ist heute um, Herr Doktor. Ah ja. Ja. Und ich gedenke zu bleiben. Gut, dann gehen wir weiter zu Ihren Träumen. Aha. Aber ich träume gar nicht. Nein. Es wird sich einstellen. Und weshalb soll ich Ihnen davon berichten? Das will ich Ihnen in der Praxis darlegen, sobald Sie einen Traum in die Sitzung bringen. Wirf den Ball zu mir, Clara. Hier. Ja, genau. Gut gemacht. Großartig, Ida, wie viel Mühe du der Peppina abnimmst. Ich mach mir schon manchmal Sorgen, dass du dich überanstrengst, liebste Peppina. Sie ist so lieb, deine Tochter. Ich weiß manchmal gar nicht mehr ein noch aus mit den Kindern. Na, na. Die gnädige Frau Gattin, was macht sie schon? Aber du, Ida, bist viel geschickter mit den Kindern als unsere Gouvernante. Die ist eine nichtsnutzige Plage. Ganz anders als du, du braves Mädel. Du bist doch brav, nicht wahr? Wissen Sie, was der Papa mir geschenkt hat? Den gleichen Duft, den ich immer an der Peppina rieche. Und dann ist er auch noch abgereist am Abend. Obwohl es doch mein Geburtstag, mein 18. Er braucht eine Luftveränderung, hat er gesagt. Seine Lunge sei wieder angeschlagen. Von wegen. Die Peppina ist sicher auch aus der Stadt. Ja, fast muss man glauben, es gibt einen Pakt. Dafür, dass der Papa mit der Peppina, darf der Hans... Fräulein Bauer, unsere Zeit ist um. Für heute. Haben wir nicht gerade erst angefangen? Morgen arbeiten wir weiter. Sie haben sich viel um die Zelenka-Kinder gekümmert. Ja, mit ihnen Ball gespielt, kleine Ausflüge. Aber ich möchte noch etwas berichtigen, also revidieren. Zwischen dem Papa und dem Herrn Zelenka, also ich glaube, einen offiziellen Pakt hat es da nicht gegeben. Es soll nur der Frieden nicht gestört werden. Deshalb hat die Mama auch an den Blumen und den Geschenken nichts gefunden, obwohl sie sonst jede Kleinigkeit anstößig findet. Ja, nun, zurück zu meinem Gedankengang. Es ist Ihnen sicherlich auch einmal untergekommen, dass eines der Kinder gelogen hat. Bestimmt kennen Sie das. Wenn man ein Kind der Lüge überführt, dann weiß es sich meist nicht anders zu helfen als durch eine Retourkutsche. Du bist der Lügner, geben Sie dann zurück, um nicht zuzugeben, dass Sie nicht die Wahrheit gesagt haben. Wirft mir der Papa deshalb vor, ich verbreite Lügen über den Herrn Zelenka, weil er selbst nicht die Wahrheit sagt? Darum geht es mir nicht. Sie werfen dem Papa vor, früher wegen der Frau Zelenka simuliert zu haben. Und jetzt haben Sie es ihm erneut vorgeworfen, als er unvermittelt auf Kur... Weil es schon wieder so offensichtlich war. Jetzt ist er zurück und ihm fehlt nichts. Ihre Krankheiten, Fräulein Bauer, die sind genauso tendenziös motiviert. Ich täusche nichts vor. Das können Sie doch nicht meinen. Lassen Sie es mich in Ruhe erläutern. Ja, bitte. In Ruhe. Ich gehe davon aus, hinter Ihrer Beschuldigung, der Herr Vater benütze seine Krankheit zu seinem Vorteil, steckt ein Selbstvorwurf. Sie sagen eigentlich, ich benütze meine Krankheiten zu meinem Vorteil. Das will ich gar nicht sagen. Nicht gerade heraus, weil Sie das niemals zugeben könnten. Nicht einmal vor sich. Aber welche Vorteile denn? Sie haben zweifellos den Zweck im Auge, durch Ihre Krankheiten den Vater der Frau Zelenka abwendig zu machen. Sie hoffen, den Vater in Schrecken zu versetzen oder sein Mitleid hervorzurufen, zum Beispiel, Mit einer Ohnmacht. Ida. Ich bin auch überzeugt, dass sie sofort wieder gesunden, wenn der Vater ihnen erklärt, er bringe ihrer Gesundheit die Frau Zelenka zum Opfer. Aber es nutzt ja nichts. Wieso sollte ich es dann weiter betreiben? Weil sie sich so an ihm rächen können. Sie wissen wohl, wie der Vater an ihnen hängt. An Rache habe ich noch nie gedacht. Das haben Sie ganz bestimmt. Und Sie werden gewiss nicht versäumen, sich Ihrer Krankheitsmöglichkeiten jedes künftige Mal wieder zu bedienen. Das heißt also, ich muss krank bleiben, wenn der Papa nicht nachgibt. Ich muss krank bleiben, weil der Papa, ein verheirateter Mann, sich mit einer Frau einlässt, die selbst vergeben ist? Nein, auf die gesellschaftliche Konvention dürfen Sie nicht achten. Und wenn mir nichts mehr daran liegen würde, am Papa und der Pepina? Würde ich mich dann bessern? Ein Symptom ruht nicht nur auf einem Sockel. Auf wie vielen denn? Er will erst im Sommer, aber ich möchte im Frühjahr. Ich habe auch schon nachgefragt. Im Tempel haben sie noch Termine. Was soll die Eile, Cousinchen? Ein Jahr sind wir schon verlobt. Dann macht es auch keinen Unterschied, ob es Frühjahr oder Sommer wird. Du redest schon wie die Frieda. Die wird immer eifersüchtiger, weil sich keiner für sie findet. Ach, die Frieda. Froh soll sie sein, weil... Ich muss dir was erzählen. Von diesem neuen Arzt, zu dem ich gehe. Ja? Wie ist er denn? Alles anders. 6-mal die Woche muss ich dahin, 1 Jahr lang. Für 1 Jahr? Auf den Untersuchungsdivan muss ich mich legen. Untersucht hat er mich aber noch nie. Er will sich nur mit mir unterhalten. Dabei darf ich ihn aber nicht ansehen. Das geht auch gar nicht. Er sitzt nämlich am Kopfende, hinter mir. Merkwürdig. Mhm. Und mein Husten ist gerade wieder besonders arg. Worüber unterhaltet ihr euch dann? Verschiedenes. An Träumen ist er besonders interessiert. Er sagt, jeder Traum sei eine Wunscherfüllung. Aber ich wollte dir eigentlich etwas anderes. Der Herr Doktor hat mir nämlich erklärt, wie die Kinder entstehen. Das hat er nicht. Doch, Elsa. Und ich will es dir als Vorwarnung sagen. Als Vorwarnung? Komm her. Ich kann nicht so laut. Noch näher. Also zuerst hat er gesagt, dass wenn der Mann... Ich... Und dann... Also... Nein. Doch. Und die Frau... Nein. Dann, ja. Nicht wahr. Ja. Ich hab dich gewarnt. Nachdem die ersten Schwierigkeiten überwunden waren, machte mir Dora Mitteilung von einem früheren Erlebnis mit Herrn K., welches sogar besser geeignet war, als sexuelles Trauma zu wirken. Ida, da bist du ja. Sie war damals 14 Jahre alt. Herr K. hatte mit ihr und seiner Frau verabredet, dass die Damen am Nachmittag in seinen Geschäftsladen kommen sollten, um von dort aus eine kirchliche Feierlichkeit mit anzusehen. Sind die anderen schon oben? Pepina lässt sich entschuldigen. Die Kinder habe ich dann auch daheim gelassen. Danke, den behalte ich lieber an. Aber ist dir nicht warm mit dem Schal? Ich muss mich noch schonen. Schonen? Das scheint mir das wichtigste Wort in dieser Stadt. Von Pepina höre ich es auch immer zu. Dabei, so ein zartes Ding bist du gar nicht. Komm. Ich zeig dir unser neues Tuch. Ist gestern eingetroffen. Hat heute denn gar niemand Dienst? Den Kommis habe ich nach Hause geschickt. Eine Schnapsidee, überhaupt aufzumachen. Wenn die katholischen Festtag haben, dann macht man kein Geschäft. Komm. Das Tuch wird dir gefallen. Aber der Festzug... Ach, ist der nicht immer gleich. Als die Zeit der Prozession herannahte, ersuchte er das Mädchen, ihn bei der Türe, die aus dem Laden zur Treppe ins höhere Stockwerk führte, zu erwarten. Sonst kommt am Ende noch jemand ungebeten herein. Während er die Rollbalken herunterließ. Er kam dann zurück und anstatt durch die offene Türe hinauszugehen, presste er plötzlich das Mädchen an sich. Du hast mir gefehlt. Was kommt da denn? Hast du mich auch vermisst? Was macht er da? Seine Lippen. Hart. Feucht. Wo ist der Ausgang? Der Ausgang. Luft. Ich brauche Luft. In meiner Mitte brennt es, als habe jemand mir etwas angezündet. Das sind solche Schmerzen. Unerträglich. Dabei habe ich der Mama extra gesagt, dass sie mein Mieder heute nicht festschnüren darf. Es hört einfach nicht auf. Wen kopieren Sie mit Ihren Schmerzen? Die Frieda hat gestern auch wieder über den Magen geklagt, aber... Hab ich mir's doch gedacht. Aber die Frieda kopiere ich nicht. Ganz bestimmt. Die sucht nur einen Vorwand, um zur Kur auf den Semmering zu dürfen. Sie will fort, weil sie die Verlobung ihrer Schwester nicht erträgt. Sie haben doch selbst gesagt, nicht jedes Symptom hat bei jedem die gleiche Ursache. Nichts ist allgemein zu deuten, alles persönlich. Nun, gleichzeitig müssen wir aber auch auf Ähnlichkeiten achten. Wo Rauch ist, ist meist auch Feuer. Heute ist es merklich frischer, nicht wahr? Am Fußende liegt eine Decke. Danke. Wobei es bei uns zu Hause noch um einiges kälter ist. Die Mama lüftet wie eine Wahnsinnige. Der Otto sitzt nur noch mit Pelzhut und Handschuhen am Schreibtisch. Sie betonen so häufig, Ihr Vater sei ein vermögender Mann. Wenn es darum geht, weshalb die Frau Zelinka ihrem Vater wohl so zugetan. Ich habe dabei stets gewisse Untertöne wahrgenommen. Als verberge sich hinter dem Satz, der Papa ist vermögend, genau das Gegenteil. Dass der Papa etwas nicht vermag? Ja, stimmt schon. Einfach nicken, Ida. Gut. Ich gehe davon aus, Ihnen ist bekannt, in welchem Bereich Ihr Vater wegen seiner Krankheitsgeschichte das Gegenteil von vermögend ist. Der Papa hat über die Jahre so einiges wegen seiner Krankheiten nicht gekonnt. Wieder nicken. Aber wenn Sie bewusste Kenntnis davon haben, verfallen Sie in einen Widerspruch. Es ist doch nicht möglich zu behaupten, Ihr Vater habe ein gewöhnliches Liebesverhältnis und gleichzeitig darauf zu bestehen, er sei gar nicht in der Lage, ein solches auszunutzen. Beim Papa und der Pepina ist es etwas anderes als beim Papa und der Mama und bei der Elsa und ihrem Verlobten ist es noch einmal völlig anders. Ich sag also... Es gibt sicherlich mehrere Formen. Wohl wahr. Woher beziehen Sie Ihre Kenntnisse dieser Formen? Kenntnisse? Die Quelle ist nicht auffindbar. Das können wir nachtragen. Sie gehen also von der Inanspruchnahme anderer Organe als der Genitalien aus beim Liebesverhältnis zwischen dem Vater und der Frau Zelinka. Wie? Ich habe Verhältnisse doch nur ganz allgemein. Ruhig bleiben. Nichts anmerken. Mich keines Widerspruchs überführen lassen. Wieder nicken. Vielleicht doch die Decke vom Fußende, um abzulenken. Nicht zögern, wenn Ihnen kalt ist. Nun will ich einen Bogen zu Ihren Symptomen. Sehr gut, das ist gelungen. Wenn er auf meine Symptome zu sprechen kommt, ist das Schlimmste abgewendet. Indem Sie immerzu mit dem Verhältnis zwischen Ihrem Papa und der anderen Frau beschäftigt sind, gibt Ihnen das einen Reizanlass für den gleichsam stoßweise erfolgenden Husten. Jetzt dreht er es bestimmt wieder so. Vielleicht, dass ich die beiden mit meinem Husten anstecken will, dass sie nicht mehr miteinander sprechen können. Der vermögende Papa, der dann unvermögend ist, Bettina Liebesschwüre ins Ohr zu sagen. Der Reizanlass ist, dass Sie sich eine Situation vorstellen, wie zwei Personen ihr Liebesverhältnis nicht auf die herkömmliche Weise vollziehen, sondern per Os. Per Os? Und wenn Sie sich ständig vorstellen... Ich stelle mir nichts vor. So wenig ich an Einbildungen leide, so wenig stelle ich mir etwas vor. Nicht bewusst. Und wenn sich diese unbewusste Vorstellung immer und immer wieder in Ihrem Inneren abspielt, kann dies zu einer Reizung der Mundhöhle führen und die wiederum zu Husten. Unbewusst. Aber ich dachte, mein Husten sei schon eine Rache. Nicht so fest, die Schnürung. Ach, so ist es, wie es sich gehört. Aber der Bauch... Da hast du nichts mehr. Ja. Ach, bitte. Nur ein ganz bisschen weniger fest. Deine Stimme ist auch wieder da. Das musst du dem Herrn Doktor sagen. Er wird es schon selbst hören. Dieser Veränderung wollen wir erst einmal nicht zu viel Wert beimessen. Dafür ist ihr Husten schon zu oft spontan vergangen und wiedergekommen. Stimmt. Auch wenn ich durch die Analyse einen unbewussten Gedanken getroffen und dieser Gedanke die Bedürftigkeit verloren hat, sich als Husten auszudrücken, kann es gut sein, dass er wiederkehrt. Symptome haben auf körperlicher Ebene einen konservativen Zug. Und es kann immer geschehen, dass sich ein neuer, unbewusster Gedanke entwickelt, der seine Abfuhr sucht. Wenn der Husten wiederkehrt, dann ist das, als würde ein alter Schlauch mit neuem Wein befüllt. Daher will ich bei der Reizung der Mundhöhle verweilen und diese zum Anlass nehmen, in die Kindheit zurückzugehen. Vom Vater habe ich gehört, Sie haben ungewöhnlich lang am Daumen gelutscht. Über so etwas spricht der Herr Doktor mit dem Papa. Über das Verhältnis zu Bebina nicht, dass ich keine Einbildungen habe. Erinnern Sie sich, eine Lutscherin gewesen zu sein? Lutscherin. Schreckliches Wort. Teurer Wilhelm, in dem eben erschienenen Buch Geschlechtstrieb und Schamgefühl würdest du mancherlei Interessantes für dich finden. John Beard fasst die Frage vom embryologischen Standpunkt aus an und meint, es gebe so etwas, was er eine Ovulationseinheit nennt, von ungefähr 23,5 Tagen in der Zwischenzeit vom Ende einer Menstruation bis zum Anfang der nächsten. Zwei Ovulationseinheiten bildeten eine kritische Einheit. Und die Dauer der Schwangerschaft ist nach Beard immer ein Vielfaches der kritischen Einheit. Als wir noch in Meran Ich habe ewig lange nicht von dir und den Deinen nicht gehört. Nicht in Wien. Bei mir nichts als Monotonie. Da habe ich den Daumen im Mund Nicht ohne gehabt. Sorge. Der linke. Herzliche Grüße, dein Sigmund. Seltsam. Das steht mir klar vor Augen, dass es der linke war. Und neben mir Otto. Mit der anderen Hand, der rechten, habe ich an seinem Ohrläppchen gezupft. Mein Bruder hat sich nicht gewehrt. Ist einfach nur ruhig dagesessen. Wobei, er lässt immer alles über sich ergehen. Opponiert nie. Alles muss ich... Wie geht es den Bauchschmerzen der Cousine? Wie? Die Cousine. Wie es ihr geht. Immer noch schlecht. Sie wissen doch, sie verträgt den Verlobten nicht. Das ist der bewusste Teil. Magenkrämpfe sind meiner Erfahrung nach aber auch häufig bei Menschen, die sich der Selbstbefriedigung hingeben. Ja? Haben Sie Grund zu glauben, Ihre Cousine sei eine Masturbantin? Eine. Ida, es ist Zeit! Das fünfte Mal diese Woche. Mache nur noch das. Bist du zu spät sein? Es sind doch nur 2 Minuten dorthin. Bist du schon anständig angezogen? Immer will er auf den Hans Zelenka. Aber der interessiert mich nicht. Ganz und gar überhaupt nicht. Ida! Die Ödipus-Fabel ist Ihnen sicher bekannt. Lies Zeitung, der Papa. Seine Beine sind überschlagen. Der Hosensaum an dem Bein, das über dem anderen ruht, ist hinaufgerutscht. Zwischen der Strumpfsocke und dem Saum ein Ausschnitt vom Schienbein. Das ist sehr haarig. In der Zeit, dass Ihre Frau Mama Ihnen die Pflege des kranken Vaters übertrug, hatten Sie den Papa sehr lieb. Ein paar längere Socken würde ich ihm empfehlen. damit man das behaarte Bein nicht sehen muss. Sonst rührt sich nichts. Och, ah, gut, das Glas ist heil. Wäre wirklich schade um den schönen Schwenker. Seine Locken spitzen über dem Zeitungsrand hervor. Der Papa gibt keine Pomade ins Haar, wie der Herr Doktor. Er ordnet die Locken bloß mit einem groben Kamm. Und seinen Schnauzbart bringt er einmal die Woche mit einem Glätteisen in Form. Der Herr Doktor hat bestimmt kein Glätteisen. Der Ödipus ist eine dichterische Bearbeitung einer typischen Beziehung. Das dichte Haar habe ich geerbt. Aber leider nicht seine Locken. An denen habe ich als kleines Mädchen ganz schön gezerrt. Der Papa hat es geschehen lassen. Aber das heißt doch nichts. Heißt das etwas? So wie Ödipus, der Sohn, seine Mutter liebt, so verhält es sich auch mit Vater und Tochter. Feine, lange Finger. Der Papa kann eine Oktave viel besser greifen als ich. Die Klavierspielerhände vom Papa mit dem Ehering. Bah! Ich will gar nicht wissen, wie oft dieser Ehering die Peppina schon an der Hand genommen hat. So erklärt sich auch ihre Eifersucht auf die Peppina Zelenka. Die Frau Zelenka hat die Position an der Seite ihres Vaters eingenommen, die zuvor sie inne gehabt haben, während sie den Kranken pflegten, weil sich ihre Frau Mutter daraus zurückgezogen. Soll ich denn wirklich eifersüchtig? Eifersucht hieße ja, dass ich an Peppinas Stelle vom Papa an der Hand genommen. Kind, bist du so gut und schenkst mir nach? Ja, Papa. Beim Otto sehe ich auch nichts. Er ist durchaus zuvorkommend der Mama gegenüber. Aber verliebt? Ich weiß, wie der Otto dann ist. Dämlich. Bei der Mama ist er das nicht. Danke, liebes Kind. Hast dir eine Belohnung verdient, so brav, wie du zurzeit bist. Ob er der Peppina das Geld auch so zusteckt? Aber nicht nur für Zigaretten ausgeben. Kauf dir was Hübsches. Sie haben mir berichtet, die Frau Zelenka schiebt Krankheiten vor, um sich dem Herrn Zelenka zu entziehen. Seinerzeit haben Sie nachgeschoben, auch Sie seien da phasenweise krank gewesen. Mitunter. Worunter haben Sie gelitten? Ich konnte nichts sagen. Die Stimme war weg. Wie haben Sie zu der Zeit kommuniziert? Das Wichtigste habe ich auf einen Zettel. Wie lange hat Ihre Stimmlosigkeit angehalten? 3 bis 6 Wochen. Und wie lange ist der Herr Zelenka üblicherweise auf Reisen gewesen? 3 bis 6. Wenn Sie flüstern, verstehe ich Sie nicht. 3 bis 6 Wochen. In dieser Zeit konnten Sie nicht sprechen, nur schreiben. Was hat das zu bedeuten? Ihr Schweigen ist die absolut rechte Antwort. Wenn der Geliebte ferne war, haben Sie auf das Sprechen verzichtet. Der Geliebte? Es hatte seinen Wert verloren. Da Sie mit ihm nicht sprechen konnten, dafür bekam das Schreiben Bedeutung als das einzige Mittel, sich mit dem Abwesenden in Verkehr zu setzen. Die Phasen der Stimmlosigkeit sind nicht zufällig mit denen der Abwesenheit des Herrn Zelenka zusammengefallen. Ich habe nur gesagt, die stimmlosen Phasen haben 3 bis 6 Wochen gedauert. So lange wie die Reisen des Herrn Zelenka. Aber später hatte ich über Monate keine Stimme. Ganz unabhängig, ob der Herr Zelenka in der Stadt war oder nicht. Kein Widerspruch. Im Gegenteil. Wären die Phasen der Aphonie konstant geblieben, wäre ihre Verliebtheit entdeckt worden. Die abweichenden Krankheitsphasen sollten die Hinweise verwischen. Bisher wollten Sie, ich sei eifersüchtig und verliebt in den Papa, jetzt aber in den Herrn Zelenka. Ich kann doch nicht beides... Es bedingt sich sogar. Die kindliche Verliebtheit in den Papa ist auf den Herrn Zelenka übergegangen. Ein völlig gesunder Prozess und mithin die Erklärung, weshalb Sie am Anfang das Verhältnis zwischen dem Vater und der Frau Zelenka gedeckt haben, um Ihre Verliebtheit zu verstecken. Aber... Was gibt es da einzuwenden? Wenn es wirklich so wäre, dann hätte ich über den Antrag vom Herrn Zelenka erfreut sein müssen. Das war ich aber überhaupt nicht. Erstaunlich, in der Tat, dass Sie bei dem Abenteuer am See nicht normal reagiert haben. Das muss auch für den Herrn Zelinka überraschend gewesen sein. Schließlich ist er auf ihre unzähligen kleinen Anzeichen hin wohl zu dem Schluss gekommen, er könne eine Liebeserklärung wagen. Wie wäre es mit einem Mantel? Nach einem Mantel steht mir nicht der Sinn. Was in ihrem Unbewussten vor sich geht, ist kaum ergründbar. Oder einem Pelz? Dafür reicht das Geld vom Papa nicht. Dein Haar, deine Augen, du Wunderschöne. Ein Wort und ich lasse mich scheiden. Ein einziges Wort. Naja, so eine schmale Fuchsdola kostet kein Vermögen. Das Prinzip der Verdrängung habe ich Ihnen ja schon erklärt. Hm. Daneben ein Schal? Auf gar keinen Fall. Kein Mantel, kein Pelz, kein Schal? Bist du aber übel gelaunt? Ich will sicher gehen, dass dich der Herr Doktor von den drängendsten Dingen als erstes kuriert. Dafür bezahle ich ihn schließlich. Gar nicht. Bin nur in einem schrecklichen Durcheinander. Warum denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sei du nicht auch noch gemein zu mir? Komm, Ida. Das schöne Geld soll doch nicht schlecht werden. Gleich ums Eck ist ein Lederwarengeschäft. Da habe ich neulich eine Tasche gesehen. So modern. Genau recht für dich. Fräulein Bauer? Ich? Können Sie? Bitte. Bitte. Was ist denn? Was ist denn um Himmels Willen geschehen? Der Herr. Der Herr Zelinka. Bitte, Fräulein Bauer. Ich weiß nicht weiter. Hockt mir im Nacken. Schon um die 50 Mal muss ich. Ist schon fast Weihnachten. Und immer noch hat der Herr Doktor nicht mit dem Papa. Nicht nuscheln. Ihr undeutliches Sprechen ist eine Form von Widerstand. Weshalb kann er nicht einfach vor mir sitzen? Person, wie jeder normale Mensch auch. Mit Vater und habe es ja erst nicht geglaubt, die Verliebtheit in den Hans. Aber die Blumen, seine Briefe, genau das tun doch Verliebte in Büchern. Es könnte sein, hat mich ja schon gefreut, wenn er geschrieben hat. Eine Verliebtheit, also nicht im Laden und jetzt auch ganz bestimmt nicht mehr. Nie wieder will ich ihn sehen. Nie, nie wieder. Dieses Klick zum Wahnsinnigwerden. So kommen wir nicht weiter. Sie leisten heute Hervorragendes in Unausstehlichkeit. Wenigstens ein Talent. Ihr Vater hat sich beklagt, die Mutter würde allen das Haus verleihen. Das hat er richtig beobachtet. Der Vater befürchtet auch, Sie könnten sich das abschauen. Muss ich gar nicht. Ach, halten Sie sich etwa für klüger als die Mutter? Nur der Otto ist klüger. Er wird auch nie krank, während mich alles niederstreckt. Ich muss dann mit der Mama auf langweilige Kuren. Der Otto nie. Hat das seine Bedeutung? Das können rein körperliche Gründe sein, weshalb Sie Krankheiten schlechter verkraften. Ich dachte, ruht ein Symptom nicht auf mehr als nur einem Sockel? In Bezug auf psychische Symptome. Wegen welcher Beschwerden ist die Mutter auf Kur? Konstipation. Das verlangt selten nach einer Kur. Was plagt sie noch? Die Mutter hat die Konstipation also vorgeschoben, um die Kur zu rechtfertigen. Man kann ihr viel vorwerfen, das nicht. Es klingt aber so, als wäre... Einen Katarrh hat sie noch. Also auch etwas an der Lunge? Nicht so einen. Hä? Einen anderen. Unten. Etwas Gynäkologisches? Die Mama nennt es Katarrh. Wie äußert sich der genau? Ich weiß nicht, ob es der Mama lieb wäre. Sie ist nicht ihre Patientin. Oh, die Cousine Frieda auch nicht, aber da haben Sie nicht gezögert, deren Beschwerden offenzulegen. Die Frieda hat übrigens keine Bauchschmerzen mehr. Lenken Sie nicht ab. Ich sage nur, was mir durch den Kopf geht. Wir sind bei der Mutter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Sei du nicht auch noch gemein zu mir? Komm, Ida. Das schöne Geld soll doch nicht schlecht werden. Gleich ums Eck ist ein Lederwarengeschäft. Da habe ich neulich eine Tasche gesehen. So modern. Genau recht für dich. Ein Ausfluss. Die Mama hat einen Ausfluss. Grauslich. Damit hat sie sich beim Papa angesteckt. Er war leichtlebig vor der Ehe. Woher wissen Sie das? Die Tante der Mama hat es gesagt. Damals, als es ihm schlecht ging. Er habe sich etwas vor der Ehe geholt. Und das hat er dann übertragen. Ich verüble der Mama wirklich vieles. Aber ich kann schon noch verstehen, dass sie nicht gut auf den Papa zu sprechen ist. Ja, das verstehe ich. Sie selbst sind auch nicht gut auf ihn zu sprechen. Ich habe meine eigenen Veranlassungen. Leiden Sie auch an einem Genitalkatarr? Wie? Keine Scham. Ich? Nicht ausweichen. Ich? Ja oder nein? Nicht so arg wie die Mama. Meiner ist eher weißlich. Fluor albus. Seit wann haben Sie den? Zu lange. Bezüglich des Fluors besteht eine hohe Identifikation mit der Mutter. Bestimmt nicht. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Ihre eigenen Veranlassungen. Damit haben Sie sicher sagen wollen, der Vater sei auch schuld an Ihrem Katar, oder nicht? Ja, doch. Schon. Er hat seine Krankheit auf die Mama übertragen und auf mich. Aber anders. Wieder eine Beschuldigung gegen den Vater. Und was haben wir mittlerweile gelernt, was dahinter steckt? Ich habe nur gesagt, was ich damals von der Tante gehört. Die Tante hat damals verlauten lassen, er habe sich vor der Ehe etwas geholt. Aber doch nicht, er hätte sie angesteckt. Ich bin mir sicher, er hat es mir vererbt. Ich habe eine andere Spur. Bei jungen Mädchen deutet der Fluor vorzugsweise auf Masturbation hin. Alle anderen Ursachen treten in den Hintergrund. Sie beschuldigen den Vater, er habe ihnen den Genitalkatarr vererbt. Dabei beschuldigen Sie sich selbst der Masturbation. Nein. Also, nein. Also wirklich nein. Je mehr Sie dagegen reden, desto mehr muss ich davon ausgehen, wie vollkommen richtig ich liege. Ich sage doch nur, was ich denke. Und Sie wollten wissen, woran die Mama leidet, weshalb sie auf Kur muss. Ihr Täschchen. Wie? Schauen Sie auf Ihr Täschchen. Jetzt haben Sie es zugeklappt, aber es ist zu spät. Beim Reden haben Sie immer wieder hineingegriffen. Habe ich das? Ganz ungeniert haben Sie Ihre Finger hineingesteckt. Nun, da Sie entdeckt worden sind, haben Sie natürlich aufgehört. Denn Ihr Täschchen ist nichts anderes als eine Darstellung Ihres Genitales. Und Ihr Spielen damit, das Öffnen, Finger hineinstecken, eine unverkennbare pantomimische Mitteilung dessen, was Sie gern damit täten. Aber warum sollte ich denn nicht so ein Portemonnaie-Täschchen tragen, wie es jetzt modern ist? Das ist die bewusste Motivierung. Eine solche Rechtfertigung hebt die Möglichkeit der unbewussten Herkunft Ihrer Handlung aber nicht auf. Die Möglichkeit einer unbewussten Herkunft? Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen. Nur weil Sie es so erklären, ist das aber kein Beweis. Ja. Oder etwa doch? Auch wenn ein solcher Sinn in den Zusammenhang der vorliegenden Situation hervorragend hineinpasst, zwingend erweisen kann ich es Ihnen nicht. Ach so. So leicht geht es also auch wieder nicht. Fräulein Bauer? Grüß Gott, Herr Doktor. Was haben Sie da von mir verborgen? Nichts. Meinem Eindruck nach haben Sie, als Sie über die Türschwelle sind, da einen Zettel von mir versteckt. Ne? Ach, das hier. Ein Brief meiner Großmama. Es hat so ausgesehen, als solle ich diesen Brief nicht zu Gesicht bekommen. Warum wohl? Was er nun wieder denkt. Bitte sagen Sie es mir. Liebe Enkelin, wie freue ich mich, wenn wir uns zu Weihnachten... Dann brate ich dir auch wieder deiner heißgeliebten Latkes. Was geht Ihnen heute durch den Sinn, Fräulein Bauer? Als wir gerade Aussicht hatten, einen dunklen Punkt in dem Kinderleben Doras durch das Material, welches sich zur Analyse drängte, aufzuhellen, berichtete Dora, sie habe einen Traum, den sie in genau der nämlichen Weise schon wiederholt geträumt, in einer der letzten Nächte neuerlich gehabt. Ein periodisch wiederkehrender Traum war schon dieses Charakters wegen besonders geeignet, meine Neugierde zu wecken. Im Interesse der Behandlung dürfte man ja die Einflechtung dieses Traumes in den Zusammenhang der Analyse ins Auge fassen. Ich beschloss also, diesen Traum besonders sorgfältig zu erforschen. In einem Haus brennt es. Es hat nie bei uns einen wirklichen Brand gegeben. Der Vater steht vor meinem Bett, weckt mich auf. Ich kleide mich schnell an. Die Mama will noch ihr Schmuckkästchen retten. Der Papa sagt aber, ich will nicht, dass ich und meine beiden Kinder wegen deines Schmuckkästchens verbrennen. Wir eilen herunter. Und so wie ich draußen bin, wache ich auf. Da es ein wiederkehrender Traum ist, frage ich natürlich, wann sie ihn zuerst geträumt. Ich weiß nicht wann. Sie erinnert sich aber, dass sie den Traum in L, dem Orte am See, wo die Szene mit Herrn K. vorfiel, in 3 Nächten hintereinander gehabt. Dann kam er vor einigen Tagen hier wieder. Die so hergestellte Verknüpfung des Traumes mit den Ereignissen in L erhöht natürlich meine Erwartungen in Betreff der Traumlösung. Ich möchte aber zunächst den Anlass für seine letzte Wiederkehr erfahren und fordere darum Dora, die bereits durch einige kleine, vorher analysierte Beispiele für die Traumdeutung geschult ist, auf, sich den Traum zu zerlegen und mir mitzuteilen, was ihr zu ihm einfällt. Etwas, das aber nicht dazugehören kann, denn es ist neu, während ich den Traum gewiss schon früher gehabt habe. Das macht nichts, nur zu. Es wird eben das letzte dazu Passende sein. Der Papa hat in diesen Tagen mit der Mama einen Streit gehabt, weil sie nachts das Speiszimmer absperrt. Sie hat den Cognac verschüttet und wieder mal gemeint, sie müsse nicht aufwischen. Ohne meine Aufsicht kommt sie nicht mehr ins Speiszimmer. Das Schlafzimmer meines Bruders hat keinen eigenen Ausgang, sondern ist nur das Speiszimmer zugänglich. Der Papa wollte nicht, dass der Bruder bei Nacht so abgesperrt sein soll. Unmöglich, es könnte noch bei Nacht etwas passieren. Und dass man hinaus muss. Das haben Sie nun auf Feuersgefahr bezogen? Ja. Merken Sie sich Ihre Ausdrücke wohl. Wir werden sie vielleicht brauchen. Sie haben gesagt, dass bei Nacht etwas passieren kann, dass man hinaus muss. Ich greife diese Worte heraus, weil sie mir zweideutig klingen. Spricht man nicht mit denselben Worten von gewissen körperlichen Bedürfnissen? Jetzt bin ich sicher, dass der Traum die unmittelbare Wirkung des Erlebnisses mit Herrn K. war. Sie widerspricht nicht, setzt aber, anstatt auf meine Frage zu antworten, fort. Am Nachmittag nach unserer Seefahrt, von der wir, der Herr Zellenka und ich, mittags zurückkamen, hatte ich mich wie gewöhnlich auf das Sofa im Schlafzimmer gelegt, um kurz zu schlafen. Ich erwachte plötzlich und sah den Herrn Zellenka vor mir stehen. Also, wie Sie im Traum mit dem Papa vor Ihrem Bett stehen sehen? Ja. Ich stellte ihn zur Rede, was er hier zu suchen habe. Ich lasse mich nicht abhalten, in mein Schlafzimmer zu gehen, wann ich will. Dadurch vorsichtig gemacht, habe ich die Pipina gefragt, ob denn kein Schlüssel zum Schlafzimmer existiert. Und habe mich am nächsten Morgen zur Toilette eingeschlossen. Als ich mich dann nachmittags einschließen wollte, um mich wieder aufs Sofa zu legen, fehlte der Schlüssel. Ich bin überzeugt, er hat ihn beseitigt. Das ist also das Thema vom Verschließen oder Nichtverschließen des Zimmers, das im ersten Einfall zum Traume vorkommt und das zufällig auch im frischen Anlass zum Traum eine Rolle gespielt hat. Ich vermute, ohne es noch Dora zu sagen, dass dies Element wegen seiner symbolischen Bedeutung von ihr ergriffen wurde. Zimmer im Traum wollen recht häufig Frauenzimmer vertreten. Und ob ein Frauenzimmer offen oder verschlossen ist, kann natürlich nicht gleichgültig sein. Auch welcher Schlüssel in diesem Falle öffnet, ist wohl bekannt. Heute sind Sie wieder einmal der bösesten Laune. Weshalb? Wo Sie doch die letzten Tage gleichmäßig heiterer Stimmung gewesen sind. Hab mich nur wenig beschwert, das gleich als Heiterkeit zu bezeichnen. Gut. Gehen wir zurück in die Kindheit. Von Ihrem Vater durfte ich erfahren, dass Sie eine Bettnässerin waren. Schon wieder der Papa. Rauch, Herr Doktor. Das wollte ich Ihnen noch sagen. Ich habe, nachdem ich aus dem Traum aufgewacht bin, Rauch gerochen. Das ist Ihnen jetzt erst eingefallen? Letzte Nacht. Dann wird es etwas Neues sein. Ich denke, es bezieht sich auf mich, auf meinen Ausspruch, wo Rauch ist, da ist Feuer. Und was ist mit dem Herrn Zelenka? Der ist leidenschaftlicher Raucher. Ja, er hat mir doch eine Zigarette gedreht, bevor er... Sie wissen schon, ich mag es nicht nochmal sagen. Die unglückliche Werbung am See, worauf wollen Sie hinaus, Fräulein Bauer? Auf nichts. Aber sonst hätten Sie es doch nicht erwähnt. Ich weiß nicht. Ich wollte nur der Vollständigkeit halber. Wenn Sie mir weitere Auskünfte verweigern, dann muss mir als Anhaltspunkt dienen, dass die Sensation des Rauches als Nachtrag gekommen ist. Demnach gehört sie wahrscheinlich zu dem im Traume am dunkelsten dargestellten und best verdrängten Gedanken, also der Versuchung, sich dem Manne willig zu erweisen. Dass sie den Rauch gerochen, kann kaum etwas anderes bedeuten als die Sehnsucht nach einem Kusse, der beim Raucher notwendigerweise nach Rauch schmeckt. Hätten Sie nun der Werbung des Herrn Zelenka nachgegeben, hätte sich der Kuss sicherlich mehr als einmal wiederholt. Weshalb sollte ich mich nach den Küssen vom Herrn Zelenka sehnen? Lassen Sie es mich erklären. Der Ekel schützt Sie vor der Verlockung, sich dem Manne hinzugeben, denn das verbietet Ihre intellektuelle und moralische Erziehung. Genau in dieser Spannung zwischen Ihrer Erziehung und Ihrer wahren Sehnsucht entwickelten sich Ihre Symptome. Auch denke ich, dass Ihr Ekel aus dem Schluss kommt, dass Sie wegen des Vaters alle Männer für geschlechtskrank halten. Natürlich auch den Herrn Zelenka. Damit bringe ich wiederum Ihren Ausfluss in Verbindung. Sie haben sich vor der Umarmung und dem Kuss geekelt, weil Sie beides auf Ihren Fluor beziehen mussten. Und so hängt der Fluor auch mit der Masturbation zusammen, die Sie unfähig gemacht hat, der Liebe zum Herrn Zelenka nachzugehen. Ich wollte nicht. Mit Unfähigkeit hat das nichts zu tun. Ich kann es Ihnen aber nun lückenlos nachweisen. Der Brief der Großmutter, den Sie vor mir verborgen haben, ein Beweis dafür, dass Sie sich den Brief von mir eigentlich haben entreißen lassen wollen. Ja, ich denke, es war sogar ein Signal an mich, dass Sie bereit sind, mich Ihr Geheimnis entlocken zu lassen. Ein Geheimnis, welches Sie bisher vor allen anderen Ärzten verborgen haben. Immer in der Angst, die wahren Gründe Ihres Leidens könnten entdeckt werden. Die Anklage gegen den Vater, dass er Sie krank gemacht habe. Mit der Selbstanklage und dem Fluoralbus dahinter. Das Spielen mit dem Täschchen, die Cousine Frieda und schließlich Ihre Magenkrämpfe. Das alles kann ich nun gegen Sie verwerten. Sie sieht zum Glück schon wieder viel besser aus. Ja, Peppina, findest du? Sie ist längst nicht mehr so blass. Da müssen wir dem Herrn Doktor Freud dankbar sein. Ich denke, bald ist das auch mit Ihren Fantasien ausgestanden. Wieder so ein Traum. Der Papa gestorben. Der Bahnhof. Jetzt bestimmt etwas daraus drehen zur Vaterliebe und zum Hans. Ich erzähle es ihm gar nicht erst. Oder doch? Könnte das nicht eine Probe sein? Ja, eine Probe. Wenn Sie im Traum nach dem Bahnhof fragen, Sie wissen, der Bahnhof dient dem Verkehre. Ich sehe dann einen dichten Wald vor mir, in den ich hineingehe. War der Wald ähnlich dem Walde am Seeufer, wo sich die Szene mit dem Herrn Zelenka abgespielt hat? Sehen sich nicht alle Wälder ähnlich? Also der gleiche dichte Wald. Aber auch ähnlich dem Wald, den ich gestern auf einem Bild in einer Ausstellung in der Sezession gesehen habe. Das war ein Wald mit Nymphen im Hintergrund. Eine regelrecht symbolische Sexualgeografie. Bestimmt wissen Sie nicht, dass Nymphen, die kleinen Labien im Hintergrunde des dichten Walds von Schamhaaren sind. Dieser Gebrauch des Wortes Nymphe ist nur dem Arzt, nicht dem Laien bekannt. Wie übrigens auch ersterem nicht sehr gebräuchlich. Dennoch... Aber im Wald bin ich nicht geblieben. Ich habe mich deutlich eine Treppe in unsere Wohnung hinaufgehen gesehen. Was mag da wohl die besondere Determinierung sein? Keine. Ich muss ja hinauf, um zu der im Stocke gelegenen Wohnung zu gelangen. Wenn Sie im Traum von einer fremden Stadt nach Wien reisen, können Sie dabei leicht die Eisenbahnfahrt übergehen. So dürfen Sie sich auch über die Stufen der Treppe im Traum hinwegsetzen. Es könnte etwas mit meiner Blinddarmentzündung zu tun haben. Danach habe ich den rechten Fuß immer nachgezogen. Und sehr hohes Fieber habe ich gehabt. Das kann auch durch eine Influenza-Erkrankung ohne besondere Lokalisation hervorgerufen worden sein. Außerdem stimmt das Nachziehen eines Beines so gar nicht zu einer Entzündung des Blinddarms. Zwei Ovulationseinheiten bildeten eine kritische Einheit. Und die Dauer der Schwangerschaft ist nach Beard immer ein Vielfaches der kritischen Einheit. In Ihrem Traum haben Zeiten eine besondere Rolle gespielt. Wann hat sich die Blinddarmentzündung ereignet? Früher oder später als die Szene am See? Szene. Das klingt, als sei das nichts als Theater gewesen. Nach dem See. Wann genau? September, November, Jänner. Im März muss es gewesen sein. 9 Monate. Damit sind die Schwierigkeiten gelöst. Mit den bescheidenen Mitteln, die Ihnen zur Verfügung standen, haben Sie mit Ihrer angeblichen Blinddarmentzündung in der Fantasie eine Entbindung realisiert. Eine Geburt, meinen Sie? Genau. Jetzt zu dem Fuß, den Sie stets nachgezogen haben. Gehen wir zurück in die Kindheit. Kindheit. Wenn er darauf zu sprechen kommt, ist es immer noch besser. Entsinnen Sie sich, dass einmal das Kind schon etwas mit Ihrem Fuß war? Derselbe Fuß, den ich später nachgezogen habe. In Meran, beim Heruntergehen auf der Treppe, bin ich über eine Stufe gerutscht. Er ist dann angeschwollen, musste bandagiert werden und ich einige Wochen ruhig liegen. Wann war das genau? Da müsste ich 8 Jahre... Ja... Das war kurze Zeit vor der Atemnot. Als Sie da bei der Treppe über eine Stufe gerutscht, das muss man wohl einen Fehltritt nennen. Lassen Sie mich das in Zusammenhang mit Ihrem Traum verwerten. Wenn Sie 9 Monate nach der Szene am See eine Entbindung durchmachen und dann mit den Folgen des Fehltrittes bis zum heutigen Tage herumgehen, so beweist dies, dass Sie den Ausgang der Szene bedauert und dann in Ihrem unbewussten Denken korrigiert haben. Die Voraussetzung Ihrer Entbindungsfantasie ist ja, dass damals etwas vorgegangen ist. Die Deflorationsfantasie findet Anwendung auf den Herrn Zelenka. Und so sehen Sie, dass Ihre Liebe zum Herrn Zelenka mit jener Szene nicht beendet war, dass sie sich bis auf den heutigen Tag allerdings Ihnen unbewusst fortsetzt. Ich denke, wir sind heute einen großen Schritt vorangekommen. Wissen Sie, Herr Doktor, dass ich heute das letzte Mal hier bin? Ich kann es nicht wissen, dass Sie mir nichts davon gesagt haben. Ich habe mir vorgenommen, bis Neujahr halte ich es noch aus. Länger will ich aber auf die Heilung nicht warten. Sie wissen, dass Sie die Freiheit auszutreten immer haben. Heute aber wollen wir noch arbeiten. Wann haben Sie den Entschluss gefasst? Weiß ich nicht genau. Natürlich wissen Sie es. Vor 14 Tagen? Das klingt wie von einem Dienstmädchen. 14-tägige Kündigung. Wissen Sie... Fräulein Bauer, bitte. Bitte. Damals bei den Zelenkas. In ihrem Sommerhaus am See. Da war auch eine Gouvernante. Sie hat aber dann gekündigt. Der Herr Zelenka. Die haben Sie noch nie erwähnt. Ja, doch. Ein junges Mädchen. die Gouvernante der Kinder. Sie hat ein merkwürdiges Benehmen gegenüber den Herren. Grüßte ihn nicht, gab ihm keine Antwort, reichte ihm nichts bei Tisch. Sie behandelte ihn wie Luft. Er war übrigens auch nicht viel höflicher gegen sie. Einen oder zwei Tage vor... Der Herr Zelenka. Sie wissen schon. Dem See hat mich das Mädchen... Die Gnädige, sie war gerade mehrere Wochen abwesend. Er hat mich umworben. Ich solle ihm gefällig sein. Von meiner Frau habe ich nichts, hat er gesagt. Das sind ja dieselben Worte, die er dann in der Werbung um Sie gebraucht, bei denen Sie ihm den Schlag ins Gesicht gegeben. Genau die gleichen. Ich habe ihm nachgegeben. Nach kurzer Zeit hat er sich nicht mehr um mich gekümmert. Ganz kalt. Ich hasse ihn. Diese Gouvernante hat dann gekündigt? Ich habe sofort, wie ich mich verlassen gefühlt, den Vorfall meinen Eltern mitgeteilt. Ich sollte das Haus augenblicklich verlassen. Aber ich konnte einfach nicht. Und dann haben sie mir geschrieben, sie wollten nichts mehr von mir wissen. Und warum ging sie nicht fort? Ich will noch kurze Zeit abwarten, ob sich nichts beim Herrn ändert. So zu leben, halte ich nicht aus. Wenn ich keine Änderung sehe, werde ich kündigen und fortgehen. Aber wohin nur? Was ist das hier geworden? Ich weiß nur, dass sie dann doch fort ist. Ein Kind hat sie von dem Abenteuer nicht davongetragen. Abenteuer? Nein, sie ist nicht in die Gravidität geraten. Jetzt kann ich Ihnen sagen, dass ich das Motiv jenes Schlages kenne, mit dem Sie die Werbung des Herrn Zelenka beantwortet haben. Es war nicht Kränkung über die an Sie gestellte Zumutung, sondern eifersüchtige Rache. Als Ihnen das Fräulein seine Geschichte erzählte, machten Sie noch von Ihrer Kunst Gebrauch, alles beiseite zu schieben, was Ihren Gefühlen nicht passt. In dem Moment, da der Herr Zelenka die Worte gebrauchte, ich habe nichts an meiner Frau, die er auch zu dem Fräulein gesagt, wurden neue Regungen in Ihnen wach. Sie sagten sich, er wagt es, mich zu behandeln wie eine dienende Person. Diese Hochmutskränkung zur Eifersucht und zu den bewussten Motiven hinzu, das war endlich zu viel. Zum Beweise, wie sehr Sie unter dem Eindrucke der Geschichte des Fräuleins stehen, halte ich Ihnen die Identifizierungen in Ihrem Benehmen vor. Sie sagen es den Eltern, wie das Fräulein es den Eltern geschrieben hat. Sie kündigen mir wie eine Gouvernante. Welche Zeit haben Sie verstreichen lassen, bis Sie von dem Vorfall mit dem Herrn Zelenka erzählt haben? Am letzten Juli waren wir am See. Am 14. Juli habe ich es der Mutter... Wieder 14 Tage. Der für eine dienende Person charakteristische Termin. Ihre Frage kann ich jetzt beantworten. Sie haben das arme Mädchen sehr wohl verstanden. Sie wollte nicht gleich fortgehen, weil sie noch hoffte, weil sie erwartete, dass der Herr K... Herr K? Der Herr Zelenka. Das Mädchen hoffte also, der Herr Zelenka werde seine Zärtlichkeit ihr wieder zuwenden. Das muss auch ihr Motiv gewesen sein. Sie warteten den Termin ab, um zu sehen, ob er seine Werbung erneuern würde. Daraus hätten sie geschlossen, dass es ihm ernst war und dass er nicht mit ihnen spielen wollte, wie mit der Gouvernante. In den ersten Tagen, nachdem ich abgereist war, hat er mir aber noch eine Ansichtskarte geschickt. Gut, ja. Als dann aber weiter nichts kam, da ließen sie ihrer Rache freien Lauf. War zwischen den Zelenkas nicht oft von Scheidung die Rede? Gewiss. Zuerst wollte sie nicht der Kinder wegen und jetzt will sie, aber er will nicht mehr. Wieso antworte ich überhaupt noch? Sollten Sie nicht gedacht haben, dass er sich von seiner Frau scheiden lassen will, um sie zu heiraten? Und dass er jetzt nicht mehr will, weil er keinen Ersatz hat? Als er mir den Kuss aufgedrängt hat, war ich 13. Sie haben nicht einmal das Recht zu behaupten, dass eine solche Absicht bei Herrn Zelenka ausgeschlossen war und haben mir genug von ihm erzählt, was direkt auf eine solche Absicht deutet. Aber der Hans... Auch sein Benehmen am See widerspricht dem nicht. Sie haben ihn ja nicht ausreden lassen und wissen nicht, was er Ihnen sagen wollte. Nebstbei wäre der Plan gar nicht so unmöglich auszuführen. Die Beziehung des Papa zur Frau Zelenka die Sie wahrscheinlich nur darum so lange unterstützt haben, bot Ihnen die Sicherheit, dass die Einwilligung der Frau zur Scheidung zu erreichen wäre. Und beim Papa setzen Sie durch, was Sie wollen. Oh, Ida, du dumme Nuss. Ja, wenn die Versuchung am See einen anderen Ausgang genommen hätte, wäre dies für alle Teile die einzig mögliche Lösung gewesen. Du dumme, dumme Nuss. Der Herr Doktor war niemals dein Advokat. Es musste eine schwere Enttäuschung für Sie sein, als anstatt einer erneuten Werbung das Leugnen und die Schmähungen von Seiten des Herrn Zelenka der Erfolg Ihrer Anklage wurden. Sie gestehen zu, dass nichts Sie so sehr in Wut bringen kann, als wenn man glaubt, Sie hätten sich die Szene am See eingebildet. Ich weiß nun, woran Sie nicht erinnert werden wollen, dass Sie sich eingebildet, die Werbung sei ernsthaft und Herr Zelenka werde nicht ablassen, bis Sie ihn geheiratet. Im Gegenteil, will mir eine Liebe einreden, bis ich schon fast selbst daran hab glauben müssen. Das ist doch nichts anderes als was ein Schiduch, ein Kuppler. Der Herr Doktor ist ein Kuppler. Vom Papa bezahlt. Die Sitzung ist für heute um. Ja? Es ist Zeit. Ich mache aber nicht meinen Frieden mit der Affäre. Da kann der Papa ein Vermögen ausgeben. So dumm bin ich nicht. Nein. Also nein. Also wirklich nein. Ich verabschiede mich mit den besten Wünschen zum Jahreswechsel. Alles Gute, Herr Doktor. Alles, alles Gute. Ein gutes Neues. Ja, das wird es. Niemand wird mir jetzt noch etwas einreden. Nicht der Papa oder der Herr Doktor oder sonst irgendeine. Das Unbewusste. 1.1.1901. Mein neues Jahr. Was heißt Jahr? Mit einem Jahr Verspätung mein neues Jahrhundert. Nie mehr sechsmal die Woche. Nie mehr dieses Uhrenklicken, dieses Elendige. Ich verfüge jetzt selbst. Meine Zeit, meine ganz allein. Studium, wie der Otto. Damenbildung, Ausstellungen, Theater. Meine Zeit, meine. Wien, 1. Januar 1901. Mein Teurer, ich will dir gerne alles an Nachrichten nachtragen, was von hier zu erzählen ist. Viel ist es nicht. Monotonie, unterbrochen durch die Schreiberei am Alltagsleben, die ziemlich weit vorgerückt ist. Gutes Befinden meiner wenigen Patienten. Ich habe im Jahre 1900 erläutert, dass es unmöglich ist, absichtlich und willkürlich einen Unsinn zu komponieren. Seit längerer Zeit weiß ich, dass man es nicht zustande bringt, sich etwas nach freiem Belieben einfallen zu lassen. Ich will nun zunächst ein Beispiel eines willkürlich gewählten Vornamens kurz erörtern. Im Begriffe, die Krankengeschichte einer meiner Patientinnen für die Publikation herzurichten, erwäge ich, welchen Vornamen ich ihr in der Arbeit geben soll. Die Auswahl scheint sehr groß. Gewiss schließen sich einige Namen von vornherein aus. In erster Linie der echte Name. Man sollte erwarten, und ich erwarte selbst, dass sich mir eine ganze Schar weiblicher Namen zur Verfügung stellen wird. Anstattdessen taucht ein Einzelner auf. Kein zweiter neben ihm. Der Name Dora. Ich frage nach seiner Determinierung. Wer heißt denn nur sonst Dora? Ungläubig möchte ich den nächsten Einfall zurückweisen, der lautet, dass das Kindermädchen meiner Schwester so heißt. Die Ausschließlichkeit beruht hier auf fester, inhaltlicher Verknüpfung. Denn in der Geschichte meiner Patientin rührte ein, auch für den Verlauf der Kur, entscheidender Einfluss von der im fremden Haus dienenden Person, von einer Gouvernante her. Ach, Mutter, Himmel, ich flehe dich an. Geh zu diesem Spezialisten. Aber es ist nichts Ernsthaftes. Nicht anders als in jungen Jahren. Und wie sie mich aus Wien hinaus, die schwierige Zeit in Frankreich und hier anzukommen, war auch nicht leicht. All das hat mir, denke ich, auf den Magen. Neuer Wein in alten Schläuchen. Du hast dich hier eingelebt. Die Zeiten werden besser, der Krieg ist vorbei. Ja, ja, das ist kein Argument, dass es 1945 ist. Ich telefoniere um einen Termin. Das machst nur für dich. Ja, Mutter. Dann eben für mich. Kurt, du bist dann wieder da, wenn ich aufwach. Aber natürlich. Bringst dann auch die Enkel? Die Kinder kommen auch. Ach, sie müssen gar nicht. Lange werde ich hier im Spital nicht. Sind wir nur froh, dass du so bald operiert wirst, trotz der Kriegsheimkehrer. Notfalls entlasse ich mich eben selbst. Ja, Mutter. Herr Doktor? Ich bin es. Kurt. Sie haben etwas gefunden. Sie sagen, Sie müssen noch einmal operieren. Noch einmal? Nein. Nein, nein. Auf keinen Fall. Herr Doktor? Nur gute Lektüre heilt. Bildung, Kunst und natürlich die Sozialdemokratie. Erst 5 Vierteljahre nach Abschluss der Behandlung und dieser Niederschrift erhielt ich Nachricht von dem Befinden meiner Patientin und somit von dem Ausgange der Kur. An einem nicht ganz gleichgültigen Datum, am 1. April, erschien sie bei mir, um ihre Geschichte zu beenden und um neuerdings Hilfe zu erbitten. Nachdem ich ihre Behandlung verlassen, war ich noch 4 bis 5 Wochen im Durcheinander. Dann trat eine Besserung ein. Die Anfälle wurden seltener. Meine Stimmung hat sich gehoben. Im Mai des letzten Jahres dann, da ist die Tochter von den Zellenkas, die Clara, sie ist... Das arme Mädchen ist schon immer am Herzen marot gewesen. Ich wollte einfach nur kondolieren. Die Clara hat dich vermisst, wo du dich gar nicht mehr gezeigt hast. Aber die Clara ist doch nicht wegen mir. Nein, nein. Natürlich nicht. Wenn ihre Eltern ein anständigeres Benehmen gekannt hätten, dann hätte die Clara mich auch nicht vermissen müssen. Aber nein, du musstest ja mit dem Papa dir Geschenke von ihm machen lassen. Ida. Nun was? Soll jetzt wieder alles geleugnet werden? Genau wie der See? Der Herr Zelenka hat es zugestanden. Nichts hat er geleugnet. Das habe ich auch dem Papa gesagt. Und seitdem den Verkehr mit den Zelenkas nicht wieder aufgenommen. Dann ging es mir auch gut. Bis Mitte Oktober. Da habe ich wieder meine Stimme verloren. Sag doch etwas, Kind. Was? Mehr geht schon wieder nicht? Wenigstens sind ihre Hände nicht stumm. Im Haushalt kann sie noch immer helfen. Gab es dafür einen Anlass? Ja, doch. Ich bin davor heftig erschrocken. Wovon denn? Ich habe gesehen, dass jemand von einem Wagen überfahren... Ist denn Schlimmes aus dem Unfall gefolgt? Nein. Ich habe mich versichert, dass niemand erheblichen Schaden genommen hat. Wer genau? Der Hans. Der Hans Zelenka. Ich habe ihn auf der Straße... Er kam mir an einer Stelle mit lebhaftem Verkehr entgegen. Es ist wie verworren vor mir stehen geblieben. Und dann hat ihn der Wagen... Aber das ist jetzt alles vergessen. Ist es das? Ich lebe nur noch meine Studien. Und weshalb haben Sie mich nun heute aufgesucht? Eine Gesichtsneuralgie. Hier, rechts. Ah, seit wann? Seit... Ja, wieder seit 14 Tagen. Lesen Sie Zeitung? Selbstverständlich. Täglich. Feuilleton. Aber auch Politik. Dann haben Sie gewiss vor 2 Wochen eine mich betreffende Nachricht gelesen. Sie? Die Nachricht, dass ich zum Professor ernannt worden bin. Ach ja, ja. In der Tat, Herr Doktor. Nun, ich denke, damit erklärt sich leichterdings die Gesichtsneuralgie. Sie ist wohl eine Selbstbestrafung, dass Sie immer noch die Ohrfeige bereuen, die Sie damals dem Herrn Zelenka gegeben. Und nun, da Sie von mir gelesen haben, haben Sie eine Rache auf mich übertragen. Schon wieder Rache? Zweifellos. Zweifellos, natürlich. Welche Art der Hilfe Sie von mir verlangen wollen, weiß ich nicht, mein wertes Fräulein Bauer. Aber ich verspreche Ihnen, ich werde Ihnen verzeihen, dass Sie mich um die Befriedigung gebracht haben. Sie weit gründlicher von ihrem Leiden zu befreien. Vielen herzlichen Dank, Herr Doktor. Nein, nicht Doktor. Mit solchen Methoden wird man also Professor? Mir verzeihen. Sehr zuvorkommend, sehr freundlich, Herr Doktor. So freundlich werde ich aber leider selbst nicht sein. Auf gar keinen Fall. Unmöglich. Herr Doktor. Es sind wiederum Jahre seit dem Besuch bei mir vergangen. Das Mädchen hat sich seither verheiratet, und zwar mit jenem jungen Manne, wenn mich nicht alle Anzeichen trügen, den die Einfälle zu Beginn der Analyse des ersten Traums erwähnten. Wie der erste Traum die Abwendung vom geliebten Manne zum Vater als die Flucht aus dem Leben in die Krankheit bezeichnete, so verkündete ja dieser zweite Traum, dass sie sich vom Vater losreißen werde und dem Leben wiedergewonnen sei. Ida, Hörspiel von Katharina Adler. Mit Ida, Franziska Hackel, Freud, Michael Rotschopf. In weiteren Rollen Marina Galitsch, Bernd Grawart, Jens Harzer, Matti Krause, Jörg Löw, Jonas Minte, Julia Nachtmann, Birte Schnöing, Viktoria Trautmannsdorf, Marie-Rosa Tietjen, Marina Wandruschka, Almut Zilcher. Komposition Martina Eisenreich. Gesang Petra Schreiber. Schlagwerk und Percussion Wolfgang Lohmeier. Kontrabass Stefan Glaubitz. Elektronik, Harmonium, Drehorgel, Violine, Klavier Martina Eisenreich. Atmodesign Christoph von Schönburg. Illustration Isabel Seliger. Technische Realisation Corinna Gartmann, Manuel Gluschewski und Philipp Neumann. Regieassistenz Anne Abendroth. Regie Iris Drügekamp. Dramaturgie Michael Becker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2019.